Dieser Schrei aus dem verwundeten Herzen eines unbekannten Helden, der die Unterstützung seines Königs nicht erhält, ist herzzerreißend. Es steckt so viel Rechtschaffenheit, so viel Ehre in dieser Bitte, dass ein anderer, der auch in jene entfernten und schrecklichen Regionen aufbrach, wohin er mit ähnlichen Träumen gegangen war, nicht anders kann, als auch zu leiden in der Erinnerung daran, diese über mehr als 30 Jahre, über Kontinente und Meere bis an das Eis des Südpols bewahrend, wohin Don Pedro im Geheimen wohl auch hingelangen wollte. Ein Mann, der die hier wiedergegebenen Seiten über Atlantis schrieb, ein fähiger Kosmograph, der alte Karten studiert, der bestens gekannt hat, was Kolumbus geraubt haben mag, der eine reiche klassische Kultur besaß, die Ägypter und Griechen bewunderte, hat die Existenz des wahren unbekannten Landes, des antarktischen Kontinents des Südpols nicht ignorieren können. Vielleicht vermutete er, wie ich, dass dieser enorme Eisschild von 14 Millionen Quadratkilometern Fläche das alte Atlantis sein könnte oder das umgepolte Hyperborea. Und dort, in jener Ferne, in jenen verlorenen Grenzgebieten am Ende der Erde, wird der Eingang zur inneren Welt und zu den mythischen, verzauberten Städten der Trojaner, der unsterblichen weißen Götter, der Templer und der Gralsritter sein. Einige seiner Zeitgenossen haben an diese Städte geglaubt und sie auf den Gipfeln der Andenkordillere gesucht. Als sich Don Pedro zum Gouverneur der Magellans Meerenge ernennen ließ, geschah dies sicher nicht nur, um wie ein Hüter dort untätig zu sein. Es sollte dies nur eine der Etappen auf seiner Umsegelung zu den polaren Extremen sein. Wer jemals die Meerenge erreicht hat, weiß, dass man in dieser leichten, klaren Luft, in dem Wind, der bereits den beharrlichen Ruf vorempfindet, eine Note in einer unhörbaren Skala für das äußere Ohr, hypnotisch, unwiderstehlich, wie aus dem Jenseits dieser Welt kommend, vielleicht aus der Region des polaren Eises, des noch weiter entfernten Südens. Deshalb habe ich mein Buch über die Antarktis betitelt »Wer ruft da im Eise?« Don Pedro Sarmiento de Gamboa hat die Meerenge schon vorher durchfahren und für einen Menschen seiner Empfindsamkeit und Einbildungskraft musste diese Stimme auch von ihm gehört werden und seine Seele für immer gefangen halten. Jedoch, warum dieses unerbittliche Schicksal, jenes Verhängnis? Ich versuche dies in dem Mysterium zu erklären, das jene unwegsamen Gegenden einhüllt. Andere würden mit Leichtigkeit dahin kommen, solange es nicht Wesen seiner ausgezeichneten Art sind. Aber ein Wierer wie er musste, um diese Grenzen einer mythischen und geistigen Landschaft durchqueren zu können, durch das Glück einer uralten Einweihung gehen, der von Atlantis, von Hyperborea, vorbereitet durch die arische Einweihung. Und seine Schiffe mussten die heiligen hyperboreischen Zahlen beachten, die 5 in den Maßen der Schiffslänge ergeben, die polare Zahl des Schicksals. Seltsamerweise war es das Jahr 1555, 555, in welchem Pedro Sarmiento de Gamboa zum ersten Mal amerikanischen Boden betrat. Die 9 stand für die Schiffsbreite, dabei immer die Höhe der Wasserlinie berücksichtigend. Das sind die Maße der magischen Schiffe von beiden Polen, des Wafeln am Nordpol und der Kalösch am Südpol. Dies waren auch die Maße der hitlerischen Schiffe, die die verborgenen Durchgänge unter dem Eise bis zu den Oasen der warmen Wasser der Antarktis sowie die unterseeischen Eingänge zur hohlen Erde wiederentdeckten. Don Pedros Seele war gespalten zwischen dem göttlichen Platon und dem semitischen Kreuz seiner Kirche und seines Königreiches. Jedoch, er könnte alles von Neuem versuchen in einer anderen Runde der ewigen Wiederkehr. Unterdessen warteten dort in seinem 16. Jahrhundert die Anonymität und das Schweigen auf ihn. Seine Kolonisten in der Meerenge mussten annehmen, er habe sie vergessen. Don Pedro selbst hat nichts mehr über ihr Schicksal erfahren. Ein Jahr vor seiner letzten Bittschrift an den König hatten Hunger und Krankheit sie bereits dezimiert. 1587 fand der englische Korsar Thomas Cavendish, als er durch die Meerenge kreuzte, 18 Überlebende in dem Ort Rey Don Philippe. Er wollte sie erretten, doch sie gestatteten es ihm nicht. Nur einen von ihnen konnte er mitnehmen. Er hieß Tome Hernandez, der 1620 in Chile eine Erklärung geschrieben hat. Was Cavendish dort in der Meerenge gesehen hat, veranlasste ihn, diesen Ort als Hungerhafen zu bezeichnen. Schutt und einige Erhängte, die am Baume der Gerechtigkeit hingen. Dort schwankten sie hin und her, bewegt von dem eisigen Wind jener Regionen. Was ist aus Don Pedro Sarmiento de Gamboa geworden? Wie hat er seine Tage beendet? Er verschwand aus den Chroniken und aus dem Gedächtnis seiner Zeit. Man glaubt, dass er in Armut und Vergessenheit gestorben ist. Doch eine genauere Nachforschung kam zu dem Schluss, dass es ihm geglückt war, nochmals zur See zu fahren, auf der Suche nach seinen Leuten, die er noch am Leben wähnte, und um sich erneut seiner Meerenge anzunehmen und die letzten Wasser dieses Meeres zu durchkreuzen, das heute ironischerweise den Namen seines Feindes, Drake, trägt. Dieser englische Korsar hat es niemals befahren, sondern nur aus der Ferne gesehen. Eines Tages, in dieser oder in einer anderen Runde, werden wir diesem Meer, das die Welt hier von derjenigen jenseits des Eises trennt, den Namen Don Pedro Sarmiento de Gamboa geben, den Namen des größten und tragischsten aller Eroberer, der die besten Kenntnisse und großartigster Träume besaß, so umfassend wie die Ausmaße seiner Insel Atlantis. Er ähnelt nur John Dee. Es wurde auch gesagt, dass Don Pedro auf See geblieben sei, genauso wie seine Männer in der Meerenge. In den beiden Ortschaften, die er dort gegründet hat, wird er die Eingänge zur unterseeischen Welt oder zu der Stadt der Cäsaren, der Unsterblichen und des ewigen Lebens gefunden haben. Er hat Schiffbruch erlitten und wurde vom Kalösch gerettet.